sein, aus Berlin zu sein, wenn du Berliner bist. Du brauchst ja nur auf dem Kiez zu sein, auf dem Kiez zu sein, wo Deutschlands Hauptstadt ist. Soll's nicht dem Fremden liebe Diener sein, liebe Diener sein, nicht seiner kalten Pracht. Ein Deutscher muss auch Berliner sein, ein Deutscher muss auch Berliner sein, weil Berlin uns einig macht. Und hast du Töne, dann singe mit, ja, dann sing mit, solang dir Kraft verliehen. Und kommst du heim, ja, dann bringe mit, ja, dann bringe mit dies Lied hier von Berlin. Es soll ein Lied von uns allen sein, von uns allen sein, und böse Geister fliehen. Euch alle Deutschen, die Foyer, schrieb der Spiegel 1992. Im Foyer parodieren sie gerade einen Arbeiter-Oldie aus seligen DDR-Zeiten. Applaus. Die Band heißt Linkssentimentale Transportarbeiterfreunde Eingreiforchester. Und schon dieser Titel sagt aus, dass es, dieser Bandname sagt aus, dass es alles nicht so ganz ernst gemeint sein kann, aber vielleicht eben auch doch. Als die vier Musikanten des Eingreiforchesters Linkssentimentale Transportarbeiterfreunde in Grundemann City, gleich neben New York, ein Konzert vor der Ortsgruppe der Freien Amerikanischen Jugend gaben, wurden sie mit einer für sie neuen Musik konfrontiert. Die vier jungen Männer waren mit den Liedern der FDJ groß geworden und hatten diese natürlich verinnerlicht. Aber jetzt lernten sie, dass auch US-Amerika eine sehr schöne Tradition von Arbeiter- und Kampfliedern hat. Etwa die Protestsongs der freiheitlich gesinnten Singetruppe Jimi Hendrix. So ist es etwa dazu gekommen, dass die aktuelle CD der letzten Singetruppe der SBZ, das steht in Anführungszeichen, nicht nur wunderbar interpretiertes sozialistisches Lied gut präsentiert, sondern auch internationale Kampflieder neben dem Eisenbahnerlied, dem Gruß der Jugend an die SED von Erich Weinert oder dem traditionellen Keine Macht für Niemand des fortschrittlichen Berliner Singerkollektivs Tonsteine Scherben. Gibt es also auch Komm und Sing nach dem Kampflied Purple Haze von eben jenen Jimi Hendrix, eine sehr authentische Interpretation des Arbeiterliedes I'm the Walrus von der Singetruppe The Beatles, in dem sie behutsam auch auf die Märchenwelt der Gebrüder Grimm verweisen. Fortschrittlichen Schlager wie Rosen aus Sarajevo steht dann Willkommen Deutschland gegenüber. Und das hören wir nun. Das linkssentimentale Eingreiforchester Transportarbeiterfreunde. Nein, die linkssentimentalen Transportarbeiterfreunde Eingreiforchester und Willkommen Deutschland. Vierzig Jahre, kein Wasser, kein Strom, das werden wir nicht vergessen. Statt Frühstück gab's den Fahnenappell, nur die Bonzen hatten was zu essen. Etwa Milch für unsere Kinder, das kam bei uns nicht vor. Bei den Nazis war's nicht schlimmer, ich hab das Jammern meiner Mutter noch im Ohr. Wie oft stand ich vor deinen Toren mit verlorenen Träumen? Nun ist alles wie neugeboren, Liebe stärker als Hass. Wer dich kennt, ist dir treu geblieben und hat an dich geglaubt. Für dich sind wir hier geblieben und haben auf dich gebaut. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit bricht nun für dich an, von der man so viel Gutes hören kann. Und wir alle glauben fest daran, daran. Jetzt haben wir Wasser und Strom, jeden Abend gibt es was zu essen. Die Bonzen gehen nach Moabit, sie sollen uns nicht vergessen. Bald gibt's Milch für unsere Kinder, in die Schule können sie gehen. Meine Mutter lacht nun immer, nun wird unser Deutschland richtig schön. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit bricht nun für dich an, von der man so viel Gutes hören kann. Und wir alle glauben fest daran, daran. Deutschland. Willkommen Deutschland, auch so kann man mit Geschichte umgehen und ob man nun lachen oder weinen soll, man weiß es nicht so genau. Links sentimentale Transportarbeiterfreunde, Eingreiforchester, das waren sie und wir hören sie gleich nochmal. Alles in allem ist das ein recht schönes Album, das die jungen Männer da vorgelegt haben und gut, dass die guten Traditionen der ehemaligen SBZ offensichtlich den Zusammenbruch der ehemaligen DDR überdauert haben. So schlecht, wie uns unsere Politiker das immer weismachen wollen, kann das alles doch nun auch nicht gewesen sein. So schreiben die Jungs vom Linkssentimentalen selber. Selbst ein Lied von Zara Leander, was von ihnen interpretiert wird, klingt ein wenig anders, als wenn das eine Gruppe aus dem Westen gemacht hätte, sagen wir in den 60er oder 70er oder in den 80er Jahren. Und es klingt immer noch anders, wenn es heute eine Gruppe aus dem Westen machen würde. Es klingt eben nicht so aufgesetzt, nicht so 30er oder 40er Jahre dudelmäßig und nicht so schrecklich altertümlich und altmodisch. Und es klingt nicht einmal so, wie es heute in einigen Clubs wieder Mode ist oder eigentlich schon immer Mode war hier in der alten Bundesrepublik, also im Westen, wo man Lieder aus dieser Zeit hörte und sich nichts dabei dachte und immer übersah, aus welchem Hintergrund diese Lieder kommen, beziehungsweise vor welchem Hintergrund diese Lieder, zum Beispiel die von Zara Leander, entstanden sind. Und das war halt eben der Faschismus. Nochmal die linkssentimentalen Transportarbeiterfreunde, Eingreiforchester und mit einem Lied, wie gesagt, das Zara Leander gesungen hat. Und es heißt bei ihnen, genauso wie bei ihr, nur nicht aus Liebe weinen. Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal Gespräch. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende heißt immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Oft, wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte Lied. Es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heut dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Wir kamen vom Osten in Horden, mit Herzen so fremd und so stumm. So sind wir die Euren geworden. Ich kann euch nicht sagen, warum. Denn als wir uns an euch verloren, haben wir an was anderes gedacht. So ward die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heut dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, denn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Es gab in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, mal eine Phase, in der man in der Lage war, in der junge Leute in der Lage waren, auch solche Musik zu machen, wie eben gehört. Also egal, ob dieses Beispiel nun das von Zarah Leander war, du musst, nein, nicht nur aus Liebe weinen, oder dieses eben. diese Zeit oder diese Phase der populären oder der Rockmusik oder Popmusik, wie man das nun auch immer nennen will, war das, was ich New Wave, Neue Welle nannte. Und das ist nun auch schon einige Jahre her. Und in der ehemaligen DDR, also in den 5 neuen Bundesländern, scheint das ja seitdem, halt eben seit 89, der Fall zu sein, dass man da mittlerweile oder eben seitdem solche Musik macht. Es ist ja nicht so, dass alles klar ist, wenn die 2 Dutzend Leute, schwarz gekleidet mit ihren Ostblock-Kannentönen, und dass sie Freunde der Blasmusik sind, kann schon gar nicht behauptet werden. Und Widerstandskämpfer sind sie auch nicht und gefährlich erst recht nicht, aber immer so laut, das geben sie zu. Und der Name ist ein guter Name, und was machen sie? Sie machen eben das, unter anderem das, was wir gerade eben gehört haben. Das Lied war das Weltjugendlied und es ist gespielt worden von der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Hier noch einmal mit einem Lied oder einer Melodie, das noch älter ist als sie alle zusammen wahrscheinlich, und das heißt Kasaka. Kasaka, das bolschewistische, die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot Werke heißt ihre CD, die sie vorgelegt haben, die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot. 11 Blech- und Holzbläser verstärkt durch Gitarre und Schlagzeug. Sie blasen wütend, ureigenschräge Bearbeitung von Hans Eisler, Kurt Weill oder auch traditionelles, etwas Traditionelles hören wir gleich. Und in Erfüllung ihrer Pflicht musiziert die bolschewistische Chorkapelle Schwarz-Rot mit Vorliebe zu Schiffstaufen, Seebestattungen und Straßenumbenennungen. Und manchmal erzählt jemand auf dieser CD auch ein wenig dazu und erläutert, warum und wieso und weshalb die Welt so ist, wie sie ist. Also noch einmal die bolschewistische Chorkapelle Schwarz-Rot vor den Nachrichten. Und das ist dann tatsächlich etwas Traditionelles, ein Ausschnitt einer nordkoreanischen Revolutionsoper. Und dieses Lied heißt »Das Lied vom Berge Kumgang-san«.